Wir sind auf Seite 50 des Handbuchs. Wir waren gerade mit der Lektüre des Epheserbriefs fertig, als wir zu Kolosser Kapitel 1 kamen. Wir waren bei Vers 27, wo es heißt, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann schreibt er in Vers 28, ihn verkündigen wir. Er hat also Christus gepredigt, indem wir jeden Menschen ermahnen. Wir ermahnen alle Menschen. Es gibt also etwas, wozu man ermahnt werden muss. Und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, damit wir jeden Menschen in Christus Jesus vollkommen, reif, ganz und gar erwachsen darstellen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Wenn ihr nun die Einheit erkennt, die ihr mit Christus habt, und wenn euch die Bibelstellen, die darüber sprechen, klar werden, wenn ihr sie versteht und der Schleier über euren Augen verschwindet, wenn ihr erkennt, was der Philipperbrief meint, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen, dann kommt ihr in eine ganz neue Stufe des Verständnisses. Wenn ihr versteht, was geschehen ist, dass Christus in euch lebt, das ist das Geheimnis, das war verborgen, das ändert alles. Es ist manchmal traurig, dass wir das Ganze auf die Frage verkürzt haben, bist du wiedergeboren? Und wir glauben, dass die tollen Sachen erst nach der Neugeburt kommen können. Aber wir müssen erkennen, dass durch die Neugeburt das Neue bereits geschehen ist. Von dort an erfährst du nur noch, was du schon besitzt. Denn wenn du von Neuem geboren wirst, dann bist du in ihm bereits vollständig. In ihm hast du schon alles. Du bist mit allem ausgerüstet. Dass du in ihm bist, hat dich vollständig gemacht. Wenn du von Neuem geboren wirst, bist du mit allem, was du brauchst, geboren. Ich nehme an dieser Stelle immer ein Baby als Beispiel. Wenn ein Baby geboren ist, schaust du erst mal, ob alles da ist. Und wenn alles vollständig da ist, dann sagst du, es ist alles gut, es ist vollständig. Und wenn sie dann aufwachsen, bekommen sie keinen weiteren Arm mehr oder noch einen Fuß. Was sie schon haben, wird zwar wachsen, aber das Erwachsenwerden besteht nicht darin, noch mehr zu bekommen, wie manche Christen denken, sondern Reife besteht darin, dass man lernt, mit dem umzugehen, womit man geboren wurde. Denkt mal darüber nach. Im Geist Gottes ist die Reife. Es geht nicht darum, noch weitere neue Gaben zu bekommen, sondern wenn du in Christus aufwachsen willst, ist es vielleicht das Wichtigste, dein altes Ich loszuwerden. Damit Christus in dir groß werden kann. Weil nämlich nicht mehr du lebst, sondern weil Christus in dir lebt. Amen? Der Grund, warum ich das Königreich erwähne, besteht darin, dass ich möchte, dass ihr einen anderen Blick darauf bekommt. Wenn wir von Neuem geboren werden, dann vergleichen wir uns häufig mit unserem vergangenen Selbst. Wir wissen, dass uns vergeben wurde und dass wir gereinigt wurden. Und das stimmt auch. Und es ist wunderbar. Und wir wissen, dass wir jetzt im Reich Gottes leben. Really from our past, and we think, okay, I'm forgiven, I'm cleansed, that's wonderful, it is, there's no doubt about it. But we tend to see ourselves in this kingdom of God, and yet we see ourselves there. And we don't realize that the only thing, you got to get this, Wir müssen aber verstehen, dass der Eintritt in das Königreich Gottes nicht wie das Überschreiten irgendeiner Landesgrenze ist. Wir sind jetzt nur woanders. Nein, wir sind nicht mehr der Alte. Im Königreich Gottes sind einzig und allein nur Menschen, die von Neuem geboren wurden. Dort gibt es kein altes Ich mehr. Dein altes Ich kommt gar nicht dorthin. Du kannst nur dorthin gelangen, wenn du von Neuem geschaffen wurdest. Leider gibt es aber im Königreich von neuem geborene Menschen, die nicht entsprechend leben. Sie benehmen sich noch wie der alte Mensch und sie warten darauf, dass sich das irgendwie ändert. Und das wird es auch. Ich will das nicht verneinen. Aber es wird in geringerem Maß geschehen, als Sie denken. But I'm saying there is less change going to happen than what you think there's going to be. Es wird geschehen, dass das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird. Es wird geschehen, dass Verwesung die Unverweslichkeit anziehen wird. Sonst wird sich nichts ändern. Dein Körper wird verherrlicht werden. Aber was deine Persönlichkeit angeht, die ist schon jetzt so, wie sie in Ewigkeit sein wird. Der Teil deiner Persönlichkeit, der jetzt im Geist ist, wird sich nicht ändern. Dieser Teil hat sich bereits geändert. Und um es offen zu sagen, das ist die seufzende Stimme in dir, die sich danach sehnt, die darauf wartet, dass es geschieht. Aber auf die Gaben Gottes, die guten Sachen, brauchen wir nicht mehr zu warten. Die guten Dinge geschahen schon, als du wiedergeboren wurdest. Bereits in dem Moment, in dem du wiedergeboren wirst, kannst du einem Kranken deine Hände auflegen und er wird gesund werden. Schon ab diesem Moment. Aber für gewöhnlich sagt dir das niemand. Wenn du in unsere Kirche kommst, dann wirst du das hören. Und wir werden das auch tun. Sobald jemand von neuem geboren wird, werden wir mit ihm losgehen, damit er seine Hände auf einen Kranken legt. Schon dann. Denn jeder Christ muss wissen, ich bin jetzt anders. In mir ist eine Änderung geschehen. Bin eine neue Schöpfung, von diesem Moment an, vollkommen neu. Du kommst vielleicht zu uns betrunken oder high. Wir werden für dich beten, dass du nüchtern wirst und gerettet werden kannst. Und wir werden dafür sorgen, dass du deine Hände auf Kranke legen kannst, damit sie gesund werden, bevor der Geruch des Alkohols verschwunden ist. Weil wir daran glauben, dass du vollkommen neu gemacht bist. Es ist keine Weiterentwicklung, es ist eine neue Schöpfung. Und es ist ärgerlich, dass wir immer mit menschlichen Gedanken auf die Gemeinde schauen. Wir reden und singen darüber, dass wir Fremde in dieser Welt sind. Und das ist richtig. Aber wir singen. Ich bin ein Wanderer in dieser Welt, der durch die Welt geht, damit er auf die andere Seite kommt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich versuche nicht, in das Königreich zu kommen. Ich bin bereits dort. Bin ich ein Fremder in dieser Welt? Ja, das bin ich. Ich bin ein Botschafter eines anderen Königreichs. Ich bin hier, um meinen König zu repräsentieren. Ich versuche nicht, zum Königreich zu kommen, sondern ich bringe es mit mir. Ich versuche nicht, vor dieser schrecklichen, bösen Welt ins Reich Gottes zu entkommen, sondern meine Aufgabe lautet, die Dinge zu ändern, damit das Reich Gottes hier sichtbar wird. Ich gehe nicht durch diese Welt mit gesenkten Schultern und jammere vor mich hin, dass alles immer schlimmer wird. Oh Gott, hol uns zu dir. So denke ich nicht mehr. Ich bin deswegen ein Fremder und ein Pilger auf dieser Erde, weil ich eigentlich ein Bürger des Himmels bin. Diese Welt kann mir nichts anhaben, denn ich habe diplomatische Immunität. Ja, ich bin ein Fremder und du kennst mich gar nicht. Doch, wir kennen dich doch von... Nein, tust du nicht. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin nicht besiegt. Ich bin ein Überwinder. Werde ich Widerstand erleben? Ja, natürlich. Wenn nicht, sollte ich mir Sorgen machen, denn dann wäre ich der Welt zu ähnlich. Und das ist der Unterschied zur frühen Kirche. Sie erwarteten Widerstand. Sie erwarteten Verfolgung. Ich sage nicht, hofft auf Verfolgung. Das braucht ihr nicht, es passiert von allein. Wenn ihr wie Christus seid, wenn ihr wie Christus lebt, dann wird das passieren. Ihr könnt zum Feind sagen, gib dein Bestes, ich werde es trotzdem schaffen. Mach ruhig. Je stärker der Angriff des Feindes ist, umso mehr Ehre bekommt Gott, wenn ich einfach weitergehe. Back in 1973 war ich 14 Jahre alt. Da wurde ein Film in den Kinos gespielt, der mein Leben veränderte. Nicht unbedingt zum Guten. Changed my life. Not in a good way. Es war Enter the Dragon mit Bruce Lee in der Hauptrolle. Einer der Schauspieler war Jim Kelly. Er war 1971 Karate-Weltmeister im Mittelgewicht. In der Geschichte sind sie alle auf dieser Insel, wo ein großer Kampfsportwettbewerb stattfindet. Die Kämpfe werden auf Leben und Tod abgehalten. Und häufig stirbt der Verlierer des Kampfes. Es gab also einen Grund zu gewinnen. An einer Stelle des Films glaubt der finstere Veranstalter dieser Kämpfe, dass Jim Kelly ihn ausspionieren will. Aber es war nicht Jim Kelly, sondern es war Bruce Lee, der Spion war. Jim Kelly wird also zu diesem Mann gerufen. Und obwohl ich Jim Kelly damals nicht so mochte, er hatte eine eher arrogante Ausstrahlung, erinnere ich mich noch sehr genau an diesen Moment. Und ich liebe diese Szene. Obwohl sie eher eine verzerrt chinesische Glückskeks-Philosophie vermittelt. Der Bösewicht sagt also zu Jim Kelly: Wir alle wissen, wie man lebt, sobald wir geboren werden. Aber sterben ist etwas, was wir lernen müssen. Damals dachte ich, wie dumm ist das denn? Bevor ich merkte, dass Jesus etwas ganz Ähnliches gesagt hat. Und er sagt weiter, wir werden alle geboren mit dem Wunsch zu gewinnen, aber manche müssen lernen, wie man verliert. Und Jim Kelly antwortet darauf mit seiner etwas überheblichen Art, damit verschwende ich meine Zeit nicht. Oh, wie das? Wenn es passiert, bin ich zu sehr damit beschäftigt, gut auszusehen. Und ich kann euch sagen, genau das ist auch jetzt meine Einstellung gegenüber den Dingen dieser Welt. Die Widerstände, die ich erlebe, nehme ich gar nicht zur Kenntnis. Dies passiert und jenes passiert. Ich verschwende meine Zeit nicht, mir darüber Gedanken zu machen. Wir haben das Königreich, das in uns ist. Und dieses Königreich überwältigt den Feind. Aber nur, soweit du die Kraft Gottes in dir wirken lässt. Ihr habt die Kraft Gottes. Habt ihr erkannt, dass die Matroschka-Puppen, so wie sie es ausspricht, die Puppen, die man ineinander stapeln kann, das ist ein Bild, was hervorragend auf uns zutrifft. Denn wenn ihr den Deckel abnehmt, dann findet ihr Jesus. Und wenn ihr seinen Deckel abnehmt, findet ihr den Vater. Stimmt's? Also da seid ihr. Dann hätte ich den Heiligen Geist noch erwähnen sollen. Also da seid ihr, dann habt ihr den Heiligen Geist, dann kommt Jesus und so könnt ihr weitermachen. Und warum? Weil die Fülle der Gottheit in Jesus ist. Wir schauen dafür gleich in die Bibel. Die Fülle der Gottheit war in Jesus. Stimmt's? Und jetzt werde ich euch etwas sagen, das werdet ihr, wenn ihr religiös seid, als Ketzerei ansehen. Ich sage das deswegen jetzt, weil ich es euch danach in der Bibel beweisen werde. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann müsst ihr doch dem Wort Gottes glauben. Wenn also die Fülle Gottes in Jesus wohnt und Jesus in dir wohnt, dann wohnt die Fülle Gottes auch in dir. Stimmt's nicht? Wenn also die Fülle Gottes in euch wohnt, dann gibt es keinen Teil Gottes, der nicht in euch ist. Versteht ihr das? Es gibt Christen, die sagen immer, ich will aber den doppelten Segen. Wovon denn bitte? Ich habe gehört, du hast John Lakes Salbung. Warum sollte ich seine Salbung haben wollen? John Lake hatte sie von Jesus. Warum sollte ich dafür einen Vermittler brauchen? Jesus kam zu uns, damit wir keine Vermittler mehr brauchen. Und es heißt auch schon im Alten Testament, in den Psalmen, der Herr ist mein Anteil. Ihr könnt gern einen doppelten Anteil haben, wenn ihr wollt. Mein Anteil ist der Herr. Du hast die Salbung von dem und dem. Aber die kam doch auch vom Heiligen Geist. Geht gleich zur Quelle. Versteht, wer in euch ist. John Lake ist nicht in mir. John Lake hing nicht am Kreuz für mich. Sein Rücken wurde nicht wundgeschlagen und in Fetzen gerissen für meine Heilung. Gott segne ihn, ich habe viel von ihm gelernt. Aber Jesus ist der, dem ich diene. Jesus ist mein Herr. Nicht John Lake wohnt in mir, sondern Jesus. John Lake hat Fehler gemacht, Jesus nicht. Wenn ich mir John Lakes Gedanken zu eigen mache, werde ich Fehler machen. Aber in den Gedanken Jesu sind keine Fehler. Es heißt nicht, lasst das Wort des John Lake reichlich unter euch wohnen. Damit erheben wir Menschen. Anstatt zu verstehen, dass Jesus gekommen ist, um in uns zu wohnen. Hier steht in Kolosser 2, Vers 1, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, weil sie nämlich lauwarm waren. Und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Hier ist das Wort wieder, für die Erkenntnis der Geheimnisse Gottes. Das ist Christus. In wem? In Christus. Versteht ihr? Ihr könnt nicht Christus sagen, ohne auch Gott zu meinen. Und jetzt könnt ihr nicht von Christus sprechen, ohne euch selbst einzubeziehen. Wenn ihr vom Vater sprecht oder von Christus und ihr das nicht auf euch selbst bezieht, dann trennt ihr, was Gott zusammengefügt hat. 1. Korinther 6, Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Versteht ihr? Ihr seid nicht zwei. Deswegen benutzt Paulus das Bild einer Ehe. Und dann sagt er, ich rede auch über die Gemeinde und ihre Beziehung zu Christus, denn die zwei sollen nicht mehr länger zwei sein, sondern eins. Denk drüber nach. Wenn du dich schlecht machst, wenn du in falscher Demut redest, ach, ich bin nichts, ich bin niemand, ich zähle doch gar nicht. Wenn du versuchst, demütig zu erscheinen, dann bist du nicht demütig, denn nicht mehr länger du lebst, sondern Christus lebt in dir. Also machst du damit Christus schlecht. Demut wäre es, wenn du nur das über dich sagst, was auch Gott über dich sagt. Das wäre demütig. Ja, du solltest nicht höher von dir denken, als es sich gebührt. Aber weißt du denn, wie hoch du von dir denken solltest, um höher von dir zu denken, als du tatsächlich stehst? Denn in der Bibel heißt es, dass er alles Gute, was überhaupt denkbar ist, über dich ausgesprochen hat. In Epheser 1, Vers 3 steht, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Aus dem griechischen Wort für Segnung haben wir das englische Wort für Lobrede. Und wann bekommst du diese Lobrede? Bei deiner Beerdigung. Denn du bist tot und nicht mehr länger du lebst, sondern Christus lebt in dir. Wenn du tot bist, sagen die Leute gute Sachen über dich. Und wenn Gott dich segnet, dann spricht er eine Lobrede über dich aus. Er hat alles Gute über dich gesagt, was er nur sagen könnte. Und wenn Gott etwas Gutes über dich sagt, wer bist du, dass du ihm widersprechen könntest? Und was hat Gott über dich gesagt? Er hat gesagt, durch Jesus Striemen bist du geheilt. Und wenn du schwach bist, dann darfst du sagen, ich bin stark. Er sagt, du kannst alles durch Christus, der dich stark macht. Er sagt dir, wenn du um etwas bittest, dann wird es dir gegeben. Er sagt auch, jeder, auf den du deine Hand legst, wird geheilt werden. Das alles hat er über dich gesagt. Und wer bist du, dass du ihm widersprechen könntest? Er sagt, er hat sich mit dir verbunden, er ist eins mit dir geworden. Er sagt dir, wenn du bittest, wird er antworten. Sogar bevor du bittest, wird er antworten. Das ist ziemlich gut. Er sagt sogar, worum immer ihr bitten werdet, das werde ich tun. Er wird euch sogar mehr geben, als ihr euch vorstellen oder erbitten könnt. Das sind ziemlich gute Versprechen. Das hat er alles über dich gesagt. Du musst anfangen zu glauben, was er gesagt hat, anstatt zu glauben, was die Welt über dich sagt oder was Verwandte über dich sagen. Ihr müsst einfach glauben, was Gott über euch sagt. Er sagt, du kannst alles tun und dass dir nichts unmöglich sein wird. Dein Problem ist, dass du dein Möglichkeitslevel viel zu niedrig ansetzt. Du musst erkennen, wer in dir wohnt und wer durch dich handeln kann. Du bist eine neue Schöpfung. Du gehörst zu einer neuen Art. Deswegen sage ich manchmal, Lass mich dir dein neues Ich vorstellen. Denn du hast vielleicht noch nicht verstanden, wer du bist. Du hast vermutlich noch keine Ahnung, was dir möglich ist. Gibt es diese Situation nicht auch in vielen beliebten Filmen? Zum Beispiel die Rocky-Filme, die Filme über den Underdog. Jeder sagt zu ihm, du wirst es niemals schaffen. Und dann strengt er sich an und du siehst ihn trainieren und dann schließlich gewinnt er die Meisterschaft. Denn es gab da den einen Freund, der ihm sagte, du schaffst das. Das sagt Rockys Trainer an einer Stelle zu ihm. Ja, eine vor dem Fernseher vertrödelte Jugend. Was soll ich noch sagen? Aber du brauchst jemanden, der dich anschaut und zu dir sagt, du kannst das. Und das sollte die Gemeinde sein. Wir sollten uns gegenseitig ermutigen, vielleicht sogar manchmal provozieren zum Handeln in Liebe und zu guten Werken. Das ist unsere Aufgabe als Gläubige, dass wir uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken herausfordern. Wir sollten uns gegenseitig ermutigen und dem anderen sagen, das schaffst du. Stattdessen hören wir, wie oft hast du denn jetzt schon für den gebetet? Und warum glaubst du, dass es dieses Mal anders ist? Weil es etwas anderes ist, weil ich beschlossen habe, anders zu sein. Jedes Mal füge ich mehr hinzu und irgendwann wird es überfließen. Das gilt jetzt für euch. Und dieses Buch, das von Jesus handelt, das handelt auch von dir. Denn du darfst das, was Gott über Jesus gesagt hat, nicht von dem trennen, was er über dich sagt. Das darfst du nicht trennen. Wenn ihr euch die Evangelien durchlest, ist Matthäus mit Jesus mitgegangen? Ja. Ist Markus mit Jesus mitgegangen? Nein. Ist Lukas mit Jesus mitgegangen? Nein. Ist Johannes mit Jesus mitgegangen? Ja. Von den vier Evangelienschreibern sind zwei von ihnen persönlich mit Jesus mitgegangen. Von den 12 Aposteln ist einer verloren gegangen. Damit bleiben also noch 11. Später haben sie dann noch Matthias zu den Aposteln hinzugefügt. Die Geschichte weiß nicht so viel über ihn. Man vermutet, dass er eventuell einer von den 70 war. Manche sagen, sie hätten Paulus statt Matthias zu den Aposteln hinzufügen sollen. Also sind es 11 Apostel und von diesen 11 haben nur 2 ein Evangelium geschrieben. Also kommt alles, was wir aus erster Hand über Jesus wissen, von 2 Personen. Stimmt's? Und dieses Buch ist der einzige physische Kontakt, den wir mit Gott haben. Von den 11 Aposteln haben 2 ein Evangelium geschrieben. Die übrigen 9 hatten vermutlich zu viel zu tun, um etwas zu schreiben. Und nebenbei gesagt, wenn jemand jede Woche ein Buch schreiben kann, hängt das vielleicht damit zusammen, dass er sonst nicht viel zu tun hat. Und ich versuche schon seit 4 Jahren, ein Buch herauszubringen. Wir haben es auch mit Transkriptionen meiner Vorträge versucht, aber das funktioniert nicht so richtig. Denn aus irgendeinem Grund ist es ein großer Unterschied, ob man meinen Vortrag anhört oder ob man ihn liest. Also diese 9 Apostel haben anscheinend überhaupt nichts geschrieben. Das Evangelium kommt also unter anderem nur von 2 Jüngern. Und der Heilige Geist kann dadurch wirken. Jesus betet in Johannes 17 für seine Jünger und für alle, die durch ihr Wort zu seinen Jüngern werden. Stellt euch das vor, alles, was wir über Jesus wissen, kommt durch diese 11 Männer. Ich möchte damit Paulus nicht herabsetzen. Ich will euch nur klar machen, dass Gott die Welt durch das Wort von 11 bzw. 4 Männern geändert hat. Durch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und Lukas hat auch noch die Apostelgeschichte geschrieben. And he used Luke to write Acts also. And let's throw Paul in there. Paulus war auch noch da. Also haben wir Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Paulus und Petrus und Jakobus. Sagen wir, mit weniger als einem Dutzend Männern hat Gott all das, was wir als Christentum kennen, in die Welt gebracht. Ich möchte hier nur aufzeigen, was Gott mit ein paar Leuten vollbringen kann, die ihm vollkommen hingegeben sind. Jetzt stellt euch vor, dass wir beginnen, das Geheimnis des Paulus zu verstehen. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das bedeutet, dass die Herrlichkeit Hoffnung in dich setzt, weil Christus in dir ist. Als vor einigen Jahren die Star Wars-Filme gezeigt wurden, trug der erste Film den Untertitel »Eine neue Hoffnung«. Und ich sage euch, dass größte Hoffnung auf euch gesetzt wird. Der Himmel hofft auf euch. Der Himmel hofft darauf, dass durch Christus in dir der Plan Gottes vollendet wird. Ein Schritt war, dass Christus von den Toten auferweckt wurde. Ein weiterer, dass du dann Jesus als deinen Herrn angenommen hast und zu einem Teil seines Planes wurdest. Darauf bezieht sich die Hoffnung der Herrlichkeit. Das sagt jeder Griechischkenner. Es gibt zwei Bedeutungen. Die eine ist, dass die Herrlichkeit Gottes auf Christus in dir hofft. Die andere ist, dass Christus deine Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Wir haben gestern die Stelle gelesen, wo es heißt, dass diese Dinge zu unserem Ruhm verordnet wurden. Der Himmel hat also seine Hoffnung in dich gesetzt. Der Himmel glaubt an dich. Gott ist ein Gott des Vertrauens und er glaubt noch stärker an dich, als du es selber tust. Er glaubt, dass du tun kannst, was dort steht. Wenn Gott nicht glauben würde, dass Kranke gesund werden, wenn du deine Hände auf sie legst, dann hätte er es nicht in die Bibel geschrieben. Wenn er nicht glauben würde, dass du tun kannst, was hier steht, warum sollte er es denn dann hinschreiben? Ja, er will einfach nur Menschen retten. Aber das ist nicht alles, was er tun wollte. Das war nur eine der Sachen, von der er geredet hat. Denn er sagte auch, er will die Werke des Teufels zerstören. Und man zerstört die Werke des Teufels, indem Menschen gerettet werden. Es ist also all das zusammen. Aber ihr müsst erkennen, dass es nicht seine Absicht war, einen Haufen von Lumpen in den Himmel zu befördern, nachdem sie jahrzehntelang die Erde erlitten haben. Nein, sein Ziel war, eine neue Art, einen neuen Menschen zu erschaffen. Okay, Abraham war kein Jude. Okay, ihr denkt, woher kommt das jetzt? Abraham war kein Jude. Der Grund, warum ich das sage, ist der, dass ihr versteht, dass das jüdische Volk jemandem entstammt, der selbst kein Jude war. Gott hat das jüdische Volk aus dem Nichtjuden Abraham entstehen lassen. Gott hat etwas aus dem Nichts geschaffen. Und aus Christus hat Gott dich erschaffen. Aus Abraham wurde das jüdische Volk geboren. Und aus Christus wurde die Christenheit geboren, eine neue Spezies von Menschen. Wir können bis zu Adam zurückgehen. Man kann sagen, dass jeder, der Adam entstammt, auch seine DNA hat, was bedeutet, dass er eine gefallene Kreatur ist. Du bist in Sünde hineingeboren. Aber wenn du aus Christus geboren bist, bist du aus der Sünde hinausgeboren. Du bist in die Gerechtigkeit hineingeboren. Und ihr seid von und aus Christus geboren. Er war der Erste. Er war das Alpha und das Omega, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Warum? Damit er viele Söhne wohin bringen konnte? In die Herrlichkeit. Er bringt Menschen in die Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist in dir. Die Herrlichkeit hofft, dass sie durch Christus viele Söhne bekommt, dass durch Christus viele Söhne geboren werden. Vielleicht wird es so deutlich. Wenn du durch Adam geboren wurdest, musst du noch gerettet werden. Wenn du in Adam geboren bist, auf natürliche Weise, dann bist du mit einer tödlichen Krankheit geboren, der Sünde. Und du wirst daran sterben. Aber wenn du in Christus geboren bist, was ist Sünde? Ungerechtigkeit. Sünde ist Ungerechtigkeit und jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Durch Adam werden wir Menschen in Sünde hineingeboren. Durch Adam werden wir Menschen in die Ungerechtigkeit hineingeboren. Ist eine Neugeburt eigentlich notwendig? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, um die Neugeburt herumzukommen und trotzdem vor Gott gerecht zu sein? Nein, es ist absolut notwendig und es geht nicht anders. Es gibt nur diesen Weg in die Gerechtigkeit hinein. Du musst dazu wiedergeboren werden. Du hast keine Wahl. Gott hat nie gesagt, wenn du willst, kannst du gerecht werden, sondern er sagte, wenn du das nicht tust, wirst du in deinen Sünden sterben. Wenn du also durch Adam geboren bist, bist du in die Ungerechtigkeit hineingeboren. Du musst neugeboren werden, und neugeboren werden kannst du nur durch Jesus. Und wenn du durch Jesus geboren wirst, dann wirst du in die Gerechtigkeit hineingeboren. Das ist ganz anders. Es ist die Gerechtigkeit. Du gehörst dann zu einer neuen Spezies. Du gehörst nicht mehr zu der alten Spezies Mensch, sondern du gehörst zu einer neuen Art. Diese Spezies gab es noch nie zuvor. Sie entstand, als Christus von den Toten auferweckt wurde. Da wurde er gerecht gesprochen. Wir lesen das in 1. Timotheus 3,16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Es geht um das Geheimnis der Gottesfurcht. Wie kann ein Mensch Gott entsprechend leben? Ein großes Geheimnis. Wie kann das geschehen? Wie kann ein Mensch heilig und gerecht werden? Wie kann der Leopard seine Flecken ändern? Es ist ein Geheimnis und es geht nur durch Gott. Und Paulus schreibt weiter, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Er wurde aufgenommen in die Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wohin wurde er aufgenommen? In die Herrlichkeit. Wo ist die Herrlichkeit? Dort oben. Christus in dir, die Hoffnung von dort oben. Versteht ihr, dass ihr die einzige Hoffnung seid, die Herrlichkeit Gottes hat? Ihr seid es. Ihr seid die letzte Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, dass sein Plan umgesetzt wird. Gott hat den Anfang durch Christus vollbracht. Er hat Christus aus den Toten auferweckt. Dadurch ist es möglich geworden, dass Menschen neu geboren werden. Aber wenn du darauf eingehst und Christ wirst, darfst du nicht an dieser Stelle stehen bleiben. Du musst weitergehen. Auch die Israeliten sind damals nicht hinter dem Jordan stehen geblieben. Sie haben sich nach der Überquerung nicht ans Ufer gesetzt und gesagt, wir sind am Ziel, sondern sie mussten weitergehen, in das Land hinein. Und dann begannen die Kämpfe. Christus ist die Tür, und wenn er euer Herr wird, bleibt ihr nicht in der Tür stehen, sondern ihr geht weiter in alle Verheißungen hinein. Und stellt euch vor, was passieren wird, wenn ihr das tut. Ihr werdet eine Menge Schwierigkeiten und Kämpfe zu bestehen haben, weil ihr nämlich in das verheißene Land hineingekommen seid. Christus ist unser verheißenes Land. Aber das Schöne ist, ihr seid auch in seine Ruhe eingekehrt, denn alles ist bereits vollbracht. Der Kampf besteht darin, anzunehmen, dass schon alles erledigt ist. Es ist der größte Kampf. Mancher Christ erzählt ihr, oh ja, Gott wird mich heilen. Nein, das wird er nicht tun, und du zeigst damit, dass du gar keinen Glauben hast. Der Glaube sagt, Gott hat mich bereits geheilt. Das ist Glaube. Denn jetzt glaubst du, was das Wort sagt. Das Wort Gottes sagt nie, Gott wird dich noch heilen. Das Wort Gottes sagt, durch seine Striemen bist du schon geheilt. Das ist Glaube. Der Glaube beruft sich auf das Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes glauben. Du musst deinen Glauben darauf setzen, was das Wort Gottes sagt. Und wenn Menschen sagen, ich glaube, dass Gott mich heilen wird, dann glauben sie nicht dem, was das Wort tatsächlich sagt. Wenn du seinem Wort glaubst, kannst du sagen, Gott hat mich schon geheilt. Durch Jesus Striemen bin ich bereits geheilt. Also Teufel, raus, verschwinde, lass mich in Ruhe, raus mit dir. Du bist hier nicht willkommen. Als du neugeboren wurdest, warst du vollkommen gerecht. So wie du in die Sünde Adams hineingeboren wurdest, so bist du in die Gerechtigkeit Jesu hineingeboren, genauso gerecht wie Jesus. Stell dir mal Jesus vor. Welches Verhältnis hat Jesus zum Vater? Ein gutes, oder? Als Jesus vor dem Grab des Lazarus stand, da sagte er, Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Der einzige Grund, warum ich zu dir rede, ist, dass die Menschen, die hier stehen, es hören, damit sie wissen, dass ich mit dir verbunden bin. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Er hatte keine Zweifel daran. Und so lebte Jesus. Er hatte nie Zweifel, ob er genug Glauben hatte. Er hatte nie Zweifel, ob er genug Macht, genug Salbung oder genug Geist hatte. Genug von irgendetwas. Er ging einfach los und tat es. Und wenn jemand sagt, Herr, ich weiß, dass du uns helfen kannst, wenn du das willst. Jesus antwortete, was? Herr, wir möchten den Vater sehen. Was? Macht ihr Witze? So lange bin ich schon bei euch und ihr versteht es immer noch nicht? Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Vater über euch denkt, dann schaut euch um. Erinnert ihr euch gestern an den lahmen Mann? So denkt der Vater über Heilung. Erinnert ihr euch an den Blinden, der wieder sehend wurde? Schaut darauf. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich weiß nicht, ob Gott mich heilen wird. Machst du Witze? Wem hat Jesus jemals die Heilung verweigert? Ihr habt mich gesehen, wie ich heile, wie ich befreie. Ihr könnt mich um alles bitten. Alles, worum ihr mich bittet, werdet ihr bekommen. In unserer Kirche hier haben wir jetzt einen Mitarbeiterstamm, ungefähr 13 Leute, die Vollzeit arbeiten. Ich habe zwei Aufgaben. Die erste ist, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen, damit es alle wissen. Darum bemühen wir uns die ganze Zeit. Aber ich habe auch Verantwortung für die Menschen hier, denn sie sollen durch mich den Vater sehen. Ich kann nicht mehr jemand sein, der in seinen Problemen stecken bleibt. Ich muss ihnen den Vater zeigen. Es ist nicht so, dass ich keine Kämpfe habe, aber selbst in meinen Kämpfen muss ich ihnen den Vater zeigen. Versteht ihr? Mit anderen Worten, ich muss mich selbst beiseite nehmen und die Vaterfigur sein. Für die Mitarbeiter unseres Dienstes. Denn es geht ja nicht nur um die Welt. Es nützt nichts, wenn die Welt die Botschaft hört und meine Mitarbeiter sie nicht erleben. Und wenn wir uns im Konferenzraum treffen, dann muss ich manchmal gegen eine bestimmte Haltung vorgehen. In jedem Unternehmen ist es normal, dass man sich fragt, okay, wir brauchen das und das, aber haben wir auch genug Geld dafür? Das ist üblich. In unserer Welt fragen wir uns genau das. Und deswegen versuche ich immer wieder meinen Mitarbeitern das ganz andere Denken des Reiches Gottes und die Gedanken des Vaters zu zeigen. Jemand sagt zum Beispiel, wir brauchen diese Sache. Und ich könnte fragen, okay, was wird das kosten und wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Denn ich muss den Betrag wissen, um die Rechnung zu bezahlen. Und dann könnte ich mir Sorgen machen, ob wir überhaupt das Geld dafür haben. Aber stattdessen muss ich jemand sein, der auf Gott vertraut, der darauf vertraut, dass der Herr sich um uns kümmert. Denn das Ganze ist seine Sache, nicht unsere. Also sagte ich schließlich, ist gut, hört auf. Denn sie nannten immer mehr. Wir waren gewachsen und wir brauchten eine Menge Dinge. Wir brauchten Computer und Monitore und so weiter. Als Stellvertreter Jesu musste ich ihnen sagen, was auch Jesus damals sagte. Hat irgendjemand hier jemals um etwas gebeten und es nicht bekommen? Nein. Wir alle hatten bekommen, worum wir den Vater gebeten hatten. Wenn wir etwas brauchten, bekamen wir es. Wir waren uns alle einig. Ich fragte sie also, okay, was braucht ihr? Was braucht ihr, um eure Arbeit zu machen? Ich will nicht, dass ihr euch mit irgendwas Drittklassigem zufrieden gebt, was gerade so schlecht und recht hinhaut. Das ist Gottes Reich. Lasst uns jetzt einfach herausfinden, ob Gott dahinter steht. Und wenn er dahinter steht, dann lasst es uns richtig machen und mit den richtigen Werkzeugen. Gott kann von uns nicht erwarten, etwas zu tun, wenn wir nicht die richtigen Werkzeuge dafür haben. Weil wir sein Reich vergrößern wollen, wird er uns die Werkzeuge geben, die wir dafür brauchen. Ich glaube nicht, dass wir uns mit Provisorien abgeben müssen. Ich denke, wir sollten in der Lage sein, die Dinge richtig zu machen. Ich denke, wir sollten alles gut, sogar exzellent machen. Wir sollten ein Beispiel dafür sein, wie man Dinge tut. Also sagte ich zu Ihnen, schreibt eine Wunschliste. Schreibt auf, was ihr wollt, und gebt mir die Liste. Ich sagte nicht, jetzt betet richtig ernsthaft für die Dinge auf der Liste. Sondern, weil ich Ihnen das Königreich zeigen wollte, sagte ich nur, ich werde eure Listen vor den Vater bringen und ihm danken, dass er für uns sorgt. Denn er weiß das alles bereits. Wir müssen ihm nur noch dafür danken. Ihr werdet das Reich Gottes sehen, und ich kann hoffentlich ein Beispiel dafür sein, wie der Vater die Menschen behandelt. Als Jesus seine Jünger aussandte, sagte er zu ihnen, geht los, nehmt keine zusätzliche Kleidung mit, nehmt keine zusätzlichen Schuhe mit, nehmt kein Geld mit, nehmt nichts mit. Geht los und predigt. Als er sie das nächste Mal losschickte, fragte er sie, als ihr das letzte Mal gegangen seid, hat euch da etwas gefehlt? Sie sagten, nichts, uns hat nichts gefehlt. Manche Leute fragen, warum hat Jesus das zu ihnen gesagt? Er wollte ihnen zeigen, der Vater kümmert sich um euch. Aber ich sage euch, als die Jünger losgingen, glaubten nicht sie es, sondern es war Jesus, der glaubte, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden würden. Warum? Weil er den Vater kannte. Er dachte bestimmt, Vater, du kennst meine Jünger. Sie haben keinen blassen Schimmer von deinem Reich. Wenn ich ihnen befehle, die Hände aufzulegen, dann gehen sie einfach los und legen ihre Hände auf. Sie haben keine Ahnung, was da passiert. Also, Vater, weil ich dir glaube, danke ich dir dafür, dass jeder geheilt wird, dem sie die Hände auflegen. Ich glaube dir, Vater, dass, wenn sie Nahrung brauchen, du sie versorgen wirst. Vater, ich danke dir, dass du ihnen deine Herrlichkeit offenbart hast und ihnen zeigst, wie du für die Bürger deines Reiches sorgst. Denn die Jünger gehörten noch gar nicht zum Königreich. Stimmt's? Sie verkündeten das Königreich. Als sie dann begeistert zurückkamen, kann man sich vorstellen, wie sie sich gegenseitig auf die Schulter klopften und all ihre Erlebnisse erzählten, als ob sie es gewesen wären, die es vollbracht hätten. Ich stelle mir Jesus vor, wie er da sitzt und denkt, ja, kostet es aus. Okay, das ist das Reich Gottes. Es ist einfach gut. Deswegen sagte er das nächste Mal, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr fragt. Dein himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Ein Arbeiter ist seines Lohnes würdig. Mach dir keine Sorgen um Essen. Gott wird sich um dich kümmern. Wen er anstellt, den lässt er nicht im Stich. Stimmt's? Er wird sich um dich kümmern und dich besser behandeln, als jeder andere es jemals tun wird. Er wird dich bezahlen, wenn du frei nimmst, auch wenn dein Arbeitgeber dich nicht bezahlt. Du wirst trotzdem bezahlt. Das mache ich auch mit meinen Mitarbeitern. Es ist nicht immer einfach und ich wachse noch. Ich steige erst in diese Sache ein, denn es wurde mir nicht beigebracht. Ich musste es lernen. Wenn das irgendwer gemacht hätte, wäre ich hingegangen, um es zu lernen. Für mich war es Dr. Sumrall, der mir zeigte, wie ich Gott vertrauen kann. Denn das ist das Königreich und so habe ich es gelernt. Und wenn jetzt Mitarbeiter einen Tag freinehmen müssen, werden sie trotzdem bezahlt. Ich bezahle sie, als wären sie hier, weil ich selbst so behandelt werden möchte. Denn wenn du einen Tag freinehmen musst, weil du ein Problem hast und nicht bezahlt wirst, dann entspricht das nicht dem Königreich. Das Königreich Gottes kümmert sich um die Menschen. Es hat Verantwortung für Menschen. Wenn ich jemand auf der Straße treffe, der so viel Geld braucht, wie einer meiner Angestellten am Tag verdient, würde ich ihm das Geld ja auch geben. Und wenn ich das für jemanden tun würde, den ich nicht kenne, dann sollte ich es erst recht für jemanden tun, den ich kenne und den ich lieben soll. Und ich sage dir, wenn du im Reich Gottes wandeln willst und als sein Botschafter leben willst, musst du aus deiner Komfortzone rauskommen. Wenn du in deiner Komfortzone bist, bist du vermutlich nicht im Reich Gottes. Lass mich es so formulieren. Deine Komfortzone ist vielleicht ein Teil des Königreichs, in dem du dich für gewöhnlich aufhältst. Aber wenn du helfen willst, das Königreich auszubreiten, musst du an Orte gehen, an denen du noch nie gewesen bist. Aus der Komfortzone heraus in die Unbehagenzone. Unbekanntes Terrain, wo es kein Sofa und keine Karte gibt. Du wirst ein Pionier sein und Orte des Königreichs betreten, an denen du noch nie gewesen bist. Und wenn du angekommen bist, wird alles gut sein. Du wirst sagen, wow, das ist großartig. Und das ist es. Wenn ich zurückblicke auf unsere Geschichte, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist im Keller, wie ihr wisst, es ist hart. Aber das hat uns nicht im geringsten beeinträchtigt. In den letzten 6 Monaten haben wir 3 oder 4 neue Mitarbeiter eingestellt. Die wirtschaftliche Lage hat uns kein bisschen beeinträchtigt. Nicht ein bisschen. Wir wachsen, wir gehen vorwärts. Denn ich richte mich nicht nach der Wirtschaftslage der Welt, um zu entscheiden, was wir als nächstes tun. Ich konzentriere mich auf das Königreich und was getan werden muss. Ich weigere mich, unter den Umständen zu sein. Hier geht es nicht um Religion oder ein Ritual. Die meisten Menschen müssen einfach den Gott wechseln. Um es klar zu sagen, dein Gott ist nicht Zeus, aber viele Christen sehen ihn so. Sie denken, er sitzt da oben, immer bereit, Blitze auf dich zu schleudern, wenn du einen Fehler machst. Ein zorniger, richtender Gott, der alles verurteilt. Versteht, dass das die griechische und römische Vorstellung von einem höchsten Gott ist. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Die biblische Vorstellung von Gott ist, er ist dein Vater. Er wird dich wie einen Sohn behandeln. Wenn dich irgendjemand gut behandeln will, dann ist es Gott. Du musst ihn nur lassen. Jesus sagte, wenn ihr als Christen leben wollt, müsst ihr die Gleichnisse verstehen. Ihr bemerkt vielleicht, dass wir gerade vom neuen Menschen zur Lehre des Reiches Gottes übergegangen sind. Das liegt daran, dass man beide nicht voneinander trennen kann. Das Königreich besteht aus neuen Schöpfungen. Neue Schöpfung ist der Titel für die Staatsbürgerschaft des Königreichs. Versteht ihr? Wenn du ein Bürger des Reiches bist, bist du eine neue Schöpfung. Und wenn du keine neue Schöpfung bist, dann bist du kein Bürger des Königreichs. So einfach ist das. Wenn du in das Reich kommst, bist du eine neue Schöpfung. Kennt ihr die Cliff Notes, diese kleinen Bücher, die dir eine kurze Zusammenfassung von allem Möglichen geben? Die kurze Zusammenfassung für das Königreich ist, wenn du nach dem Königreichsprinzip handeln willst, dann tu einfach das Gegenteil von dem, was du früher gemacht hast. Es geht nicht ums Sammeln, sondern ums Verteilen. Die Kirchen sagen das auch immer. Es ist lustig, dass wir zwar in der Kirche darüber reden, aber wir praktizieren es dort nicht. Wir sagen, es geht nicht darum, sich zu versammeln. Es geht darum, loszugehen. Aber geht nirgendwo anders hin. Bleibt genau hier, bei uns. Am Sonntag gehe ich mal in einen anderen Gottesdienst. Oh, dann bist du nicht im Willen Gottes. Ich dachte, wir sind eine Familie. Sind wir auch. Aber wir sprechen nicht mehr mit diesem Teil der Familie. Wir mögen sie nicht. Es geht um das Reich Gottes, nicht um unsere Kirche. Ja, es geht um ein Gebiet, aber es geht nicht um dein Gebiet. Versteht ihr? Es geht um das Königreich. Darum geht es. Und als neue Schöpfung lebst du als neues Wesen in diesem Königreich. Hör zu, die neue Schöpfung passt nicht wirklich in diese Welt. Sie passt auch nicht mehr zu der Kirche, die wir gewohnt sind, weil sich die Kirche der Welt angepasst hat. Wer von euch war schon mal in einem anderen Land? Ein ganz anderes Land, als ihr es gewöhnt seid, mit einer anderen Kultur. Zuerst fühlst du dich verloren. Hoffentlich hast du einen guten Führer, jemanden, der dich begleitet. Ein Einheimischer, der dir vielleicht sagt, oh, hör zu, wenn sie auf dich zukommen und dich fragen, dann greif nicht in deine Tasche und hol dein Geld raus, denn sie versuchen herauszufinden, wo du dein Geld aufbewahrst. Weil sie dich ausrauben wollen. Du hoffst darauf, dass es jemanden gibt, der dir diese Dinge erklärt, jemanden, der dir wichtige Tipps geben kann. Wie viel ist $10 in indischen Rand? Das musst du wissen, denn sonst hauen sie dich übers Ohr. Ja, ich bin auch beim Thema Königreich, aber das ist so eng verbunden mit unserem Thema. Ihr wisst, dass es gerade eine große Kontroverse in den USA gibt über Immigranten. Und eine der Fragen ist, ob man von Immigranten verlangen sollte, Englisch zu lernen, bevor sie hier eingebürgert werden. Und ich bin sehr dafür, dass Einwanderer Englisch lernen. Nicht, weil, wenn sie in mein Land kommen, sollen sie meine Sprache sprechen. Nein, darum geht es nicht. Wenn sie hierher kommen und hier leben und unsere Sprache nicht beherrschen, werden sie übervorteilt werden. Wenn sie nichts verstehen, können sie leicht betrogen werden. Also sollten sie die Sprache lernen. Okay, wer von euch spricht mehr als eine Sprache? Und ich spreche hier nicht von Zungenrede. Okay, now think about that. Many of you speak other languages. Ich bin sehr dafür, dass die Menschen, die hier wohnen wollen, Englisch sprechen können, weil ich mich auch mit ihnen unterhalten will. Aber es ist seltsam, dass Menschen, die wollen, dass andere eine zweite Sprache sprechen, selbst keine weitere Sprache sprechen. Sie verlangen also von anderen, wozu sie selbst zu bequem sind. Vor ein paar Wochen traf ich jemanden, der 5 Sprachen sprechen konnte. Und ich fragte ihn, warum hast du 5 Sprachen gelernt? Weil ich wusste, dass Gott mich um die Welt führen würde und ich wollte in der Lage sein, mit den Menschen zu sprechen. Ich dachte nur, du machst, dass ich mich schäme. Denn ich spreche kein gutes Englisch, sondern nur Texanisch. Ja, aber jetzt denk mal nach. Wenn man sich irgendwo niederlässt, sollte man die Sprache lernen, stimmt's? Und deswegen, wenn du ein Bürger des Himmels wirst, solltest du auch eine neue Sprache lernen. Du solltest die Sprache des Reiches kennen, in dem du lebst. Für uns ist das die Zungenrede. Es ist natürlich für Bürger des Himmels. Und sobald du die Sprache kannst, öffnet sich dir das ganze Land. Ist es nicht so? Wenn du irgendwo die Sprache nicht kannst, bist du ausgeschlossen. Aber sobald du die Sprache des Landes sprichst, kannst du mit den Bewohnern reden, handeln und alles Mögliche tun. Und sobald ihr zum Reich Gottes gehört und in Zungen reden könnt, öffnet sich euch das ganze Königreich. Ihr beginnt die Geheimnisse zu verstehen und die Prinzipien und wie die Dinge funktionieren. Es ist fantastisch. Manche Leute sagen, Zungenreden kommt vom Teufel. Warum sind sie vom Teufel? Weil ich es nicht machen will. Ja, und du bist die Summe aller Weisheit und allen Wissens im Universum, oder? Erkennt ihr, was diese neue Schöpfung bedeutet? Es sind Menschen, die wissen, dass sie Bürger dieses Reiches sind. Menschen, die wissen, wie man im Reich Gottes wandelt. Und dazu musst du die Prinzipien des Königreichs lernen. Und am schnellsten lernt ihr diese Prinzipien kennen, indem ihr die Worte Jesu lest, seine Gleichnisse vom Reich Gottes. Er sagt uns, wie das Reich Gottes funktioniert. Ganz einfach. Und wundere dich nicht, wenn alles, was er sagt, das Gegenteil von dem ist, was du normalerweise tust oder sogar Dinge, die du nie tust. Und immer dann, wenn du anfängst, Jesu Worten zu folgen, versuchen andere, dich zu stoppen. Bruder, übertreib es nicht. Willst du wirklich jedem etwas geben, der dich darum bittet? Ernsthaft? Die Leute werden dich ausnutzen. Und wie viele Menschen nutzen Gottes Güte aus? Eine ganze Menge. Ja, jeder. Als neue Schöpfung musst du lernen, nach den Grundsätzen des Reiches Gottes zu leben. Du wirst sein Botschafter und du hast diplomatische Immunität von der Welt. Und wenn du auf dem Gelände der Botschaft lebst, interessiert es dich gar nicht, wie es um die Wirtschaft des Landes bestellt ist. Du lebst einfach nach der Wirtschaft des Königreichs, das du repräsentierst. Und im Himmel gibt es keine Rezession. Hör zu, der Himmel ist immer reich an Heilung. Es fehlt ihm nicht an Gaben. Es fehlt ihm nicht an Finanzen. Gott kann dich dahin bringen, wo er dich braucht. Und er wird dich dort versorgen. Paulus sagte, mein Gott wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit durch Christus Jesus, unabhängig von dem, wie viel du säst. Okay, lasst mich euch etwas zeigen. Ich muss euch gleich in die Pause schicken, aber ich möchte euch vorher schnell noch etwas zeigen. Ein Vers im ersten Buch Mose. In Genesis. I don't remember the verse. Wo es um Saat und Ernte geht. Weiß jemand, wo genau das steht? Welcher Vers? Okay, ja. Kann jemand das schnell für mich finden und mir sagen, wo es ist? Denn ich versuche, euch in die Pause zu schicken. Je länger ihr braucht, umso weniger Pause habt ihr. 1. Mose 8,22. 8:22. All right. Genesis 8:20. Yeah, there it is. There it is. Okay. Ab Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte. Und häufig habt ihr folgende Erklärung gehört. Solange die Erde besteht, gibt es Saatzeit und Erntezeit. Aber das ist nicht, was da steht. Es heißt Saat und Ernte, aber hier steht nichts von Erntezeit. Im Reich Gottes kannst du immer ernten. Versteht ihr? Ihr könnt jederzeit säen und ihr könnt immer ernten. Ich möchte dir gerne Folgendes klar machen. Als Jesus den Feigenbaum sah und auf ihn zuging, war gar nicht Zeit der Feigenernte. Dennoch verfluchte Jesus den Feigenbaum. Und wie genau hat er ihn verflucht? Hat er gesagt, ich verfluche dich? Nein, er sagte, niemand soll je wieder Frucht von dir ernten können. Was ist ein Fluch? Jedes Mal, wenn du etwas sagst, was gegen den göttlichen Zweck der Sache geht. Der göttliche Zweck eines Feigenbaums ist es, Feigen zu produzieren. Und Jesus sagte, das wird nie wieder passieren. Das war ein Fluch. Aber jetzt beachten wir, dass es nicht die Zeit für Feigen war. Jesus hätte nach menschlichem Ermessen den Feigenbaum nicht verfluchen dürfen, weil der nichts Unrechtes getan hatte. Stimmt's? Aber im Reich Gottes gibt es keine begrenzte Erntezeit. Ernte ist immer möglich. Du kannst also säen und wenn die Saat aufgeht, dann kannst du immer ernten. Du musst auf keine Erntezeit warten. Jesus ging nicht davon aus, dass er auf Feigen warten muss. In dem Moment, in dem Jesus auf ihn zuging, hätte der Baum Früchte bringen müssen. Versteht ihr? Weil Erntezeit ist, wenn wir Ernte brauchen. Es gab eine Saatzeit, in der der Baum gepflanzt werden musste. Aber als Jesus auftauchte, hätte der Baum für ihn schon knospen müssen. Versteht ihr? So dachte Jesus. Hey, wir brauchen Steuergeld. Na gut, gehen wir fischen. Das ist die richtige Denkweise. Wir müssen nicht fragen. Es ist Steuerzeit. Worauf sollen wir verzichten, damit wir die Steuern zahlen können? Besteuert werden die Bürger dieses anderen Königreichs. Aber ihr seid in Gottes Königreich. Lasst euren Vater eure Steuern bezahlen. Vertraut ihm. Amen. Ist es eine Verpflichtung, Steuern zu zahlen? Ja, wenn es eine Verpflichtung ist, dann weiß dein himmlischer Vater, dass du es brauchst. Es ist nicht dein Wunsch. Oder wollt ihr Steuern zahlen? Es ist eine Notwendigkeit, nicht wahr? Und er wird alle deine Bedürfnisse erfüllen. Ich versuche euch dazu zu bringen, als neue Schöpfungen im Reich Gottes zu wandeln. Du gehörst in das Königreich. Das Königreich ist dein. Gott hat es dir gegeben. Als du Jesus ergriffen hast, hast du das Reich ergriffen. Es ist eine neue Welt, eine ganz neue Welt. Der neue und lebendige Weg, auf dem du wandeln sollst, ist so ganz anders. So, dass dich Leute anschauen und fragen, wie machst du das bloß? Und deine Antwort ist, wie mache ich was? Weil es für dich normal ist. Menschen bemerken nur Dinge, die sie nicht gewohnt sind. Und wenn es dir auffällt, ist es nicht normal für dich. Aber es sollte normal sein, verstehst du? Es ist ein gutes Leben, es ist eine gute Art zu leben, weil man sich keine Sorgen machen muss. Jetzt kannst du deine Zeit damit verbringen, dir über andere Dinge Sorgen zu machen. Denn dein himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Er liebt dich. Er wird sich um dich kümmern, wenn er dir das Königreich gegeben hat, wenn er dir sogar Jesus gegeben hat. Komm schon, wie sollte er dir nicht alles andere geben, wenn er dir seinen Stolz und seine Freude, alles, was er hatte, gab? Was in aller Welt sollte er vor dir zurückhalten? Denkst du wirklich, er wird dir nichts zu essen geben? Aber ich brauche auch ein Auto. Denkst du nicht, dass er dir eins geben kann? Er hat dir Jesus gegeben. Hast du Angst, dass jemand, der dir den Schlüssel zu Fort Knox gibt, nicht bereit ist, auch dein Sparschwein zu füllen? Komm schon, wir reden hier über Gott. Er ist nicht kleinlich und es mangelt ihm an nichts. Deshalb fragte Jesus die Jünger, als ihr unterwegs wart, fehlte euch etwas? Ihr seid alle hier, das bedeutet, dass ihr irgendwann in den letzten Wochen gegessen habt. Stimmt's? Ihr seid nicht verhungert. Gott kümmert sich um euch. Lasst ihn das machen und vertraut darauf. Das ist die neue Schöpfung, das Leben im Reich Gottes. Wir haben über beides gesprochen. Wir haben über die neue Schöpfung gesprochen. Wir haben über das Reich Gottes gesprochen. Und wenn ihr diese beiden Dinge zusammenbringt, wisst ihr nicht nur, wer ihr seid, sondern auch, wie ihr leben sollt. Du gehst einfach in diese Welt und tust Gutes, heilst alle, die vom Teufel unterdrückt werden, weil Gott mit dir ist. Musst du dir noch Sorgen machen? Werde ich es schaffen? Wie soll ich beten? Wie mache ich diese Dinge? Nein, du gehst einfach durch diese Welt und sorgst dich nicht um das, was dir fehlen könnte. Konzentrier dich auf das, was du hast. Und was hast du? Schau immer auf Jesus. Denn er ist es, der in dir lebt. Und mit ihm ist alles andere da. Wir machen eine Pause von etwa 10 Minuten. Versteht ihr? Ihr könnt nicht Christus sagen, ohne auch Gott zu meinen. Und jetzt könnt ihr nicht von Christus sprechen, ohne euch selbst einzubeziehen. Und was hat Gott über dich gesagt? Er hat gesagt, durch Jesus Striemen bist du geheilt. Und wenn du schwach bist, dann darfst du sagen, ich bin stark. Er sagt, du kannst alles durch Christus, der dich stark macht. Er sagt dir, wenn du um etwas bittest, dann wird es dir gegeben. Er sagt auch, jeder, auf den du deine Hand legst, wird geheilt werden. Das alles hat er über dich gesagt. Und wer bist du, dass du ihm widersprechen könntest?